wenn er es hört. Wer will denn noch einen Titel hören? Wir begrüßen Thomas Schmidt vom Jazz Club, der demnächst in Reggae Club umbenannt wird. Selber. Da kann man ruhig da gehen.